Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadios. Ja, Platz 15, 10 Punkte, das ist die traurige Realität im Dezember 2016. Und ja, so langsam, Fünkchen Hoffnung würde gut tun, aber selbst damit könnte man wahrscheinlich keinen Adventskranz anzünden im Moment. Über die aktuelle Lage spreche ich mit Michael Horeni, er ist Redakteur von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verfolgt die Entwicklung in Wolfsburg, nicht nur im Fußball, ganz genau. Und natürlich geht es auch um die Pfiffe gegen Julian Draxler. Wird der überhaupt nochmal für den VfL auflaufen? Und ja, was tun jetzt die Fans? Da bin ich mal gespannt. Schlussendlich wartet dann noch das leichteste Spiel der Saison auf uns, nämlich beim FC Bayern München. Darüber spreche ich mit Mario Kottkamp von der TV-Produktionsgesellschaft Yao Media in München. Und er sagt mir, ob die Bayern den VfL momentan vielleicht sogar auf die leichte Schulter nehmen. Im Blickpunkt. Unser Trainer Valerian Ismael hat viel riskiert am vergangenen Samstag gegen Hertha. Eine mutige Aufstellung, System umgestellt, 3-5-2. Ja, eigentlich gesetzte Spieler wie Luis Gustavo oder auch natürlich Julian Draxler, Daniel Didavi, alle auf die Bank. Und dafür, ja, junge Spieler und ja, mutiger nach vorne gespielt. Zwei Spitzen, habe ich ja gerade schon gesagt, mit der Systemumstellung war das ja immanent. Und eine Halbzeit hatte man tatsächlich das Gefühl, hier geht was. Und zwar durch unwahrscheinliche Laufbereitschaft. Insgesamt ist der VfL 5 Kilometer mehr gelaufen als die Hertha im ganzen Spiel. Das war da, der Einsatz war da. Lila Vogel hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Versucht immer wieder Löcher zu stopfen, war dann irgendwann platt, musste raus. Borja Mayoral hat sein erstes Tor gemacht für den VfL, schön das Knie hingehalten, musste da stehen, wo ein Torjäger steht. Ja, auch die Antwort gefunden nach dem Ausgleich der Berliner, sofort sozusagen zurückgeschlagen mit Paulo Seguin. Sehr schöner Laufweg und dann vollendet. Ja, und dann war ein Bruch da. In der zweiten Halbzeit, das war wie abgeschnitten, kann man ganz klar sagen. Und zwar durch die Passivität. Man hat passiv hinten drin gestanden und sozusagen wie gegen Schalke irgendwann mal drauf gewartet, drum gebettelt, dass dann die Tore fallen. Und das ist, ja, schade, muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich ein Nackenschlag, von dem man sich erstmal jetzt erholen muss. Denn dann in der 90. Minute noch diesen unglücklichen, ja, soll ich lieber sagen, ungeschickten und unnötigen Elfmeter zu kassieren und dadurch das Spiel zu verlieren, ist natürlich etwas, was ja nicht nur die Köpfe der Fans runtergehen lässt, sondern auch bei der Mannschaft. Und wie man da aus diesem Tief rauskommen will, da ist fast meiner Meinung nach sogar ein Psychologe gefordert, weil diese ganzen Rückschläge zu verdauen, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Und das alleine oder damit alleine klarzukommen, ist so eine Geschichte, da würde ich nicht ganz so ehrlich gesagt drauf vertrauen. Noch ein Wort zur zweiten Halbzeit, weil das sehr, sehr augenfällig ist, dass wir sozusagen immer zum Ende hin abbauen. Da frage ich mich dann immer, woran das liegt. Sind es dann die Wechsel, die keine Wirkung erzielen? Ist die Mannschaft platt? So macht es auf mich häufig auch den Eindruck, dass man da konditionell, mental nicht richtig gegenhalten kann. Das ist jetzt schon nach Leverkusen und Schalke, jetzt mit Hertha, wieder ein Spiel, was man so in der letzten Viertelstunde herschenkt, möchte ich mal sagen. Da waren andere Möglichkeiten gegeben. Und da muss man ganz, ganz dringend ansetzen, weil aus meiner Sicht, oder so hat es mein Trainer früher immer gesagt, wenn du ein Spiel in der letzten Viertelstunde verlierst, dann bist du nicht fit. Und natürlich ist es unglücklich, in der 90. Minute durch einen Elfmeter zu verlieren. Schaut man sich aber die Zahlen an, war das alles gar nicht unverdient für Hertha. Denn, bis auf die Laufleistung, haben wir ja schon erzählt, 5 Kilometer weniger als der VfL gelaufen, sagen die anderen Statistiken nämlich was ganz anderes. Nämlich einen deutlich höheren Anteil am Ballbesitz, nämlich 63% zu 36%, deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, 57%, gerade in der Endphase hat man das gesehen. Und auch die Torschussstatistik, ja, spricht Bände, 18 zu 6 für ein Auswärtsspiel gar nicht schlecht und dann, ja, klar, am Ende glücklich, aber verdient, muss ich leider sagen. Und das ist deswegen schade, weil eigentlich mehr drin gewesen wäre, hätte man versucht, in der zweiten Halbzeit deutlicher oder besser auch nach vorne zu spielen. So, haken wir mal den ganzen Statistikkrams und das, was da spielerisch auf dem Feld passiert ist, was mit der Niederlage geendet ist, das haken wir jetzt mal ab und kommen wir zum Wesentlichen. Ihr könnt euch sicherlich alle denken, worum es geht, und zwar um das Kapitel Julian Draxler, was sich in Wolfsburg dem Ende zunähert. Da ist so viel drüber gesagt worden, auch ich habe es getan, es ist so viel geschrieben und gemacht worden und so weiter, und es gipfelte am Samstag bei der Einwechslung in ja einem massiven Five-Konzert. Darüber möchte ich kurz nochmal sprechen. Ich verstehe nämlich genau zwei Sachen daran nicht. Zum einen, wieso pfeift man einen eigenen Spieler bei der Einwechslung aus? Und da geht es mir überhaupt nicht um Julian Draxler. Das Experiment Julian Draxler ist in Wolfsburg ist gescheitert. Das hat man am Samstag deutlich gesehen. Er hilft uns in der Situation, wie wir jetzt stecken, nicht weiter. Er hat deutlich bekundet, was er von Wolfsburg, von dem Verein, von was weiß ich was, vom Umfeld, vom Universum hält und was er gerne anders haben möchte. Das hat er am Samstag auch nochmal betont. Also vergesst Julian Draxler. Es geht nicht um diesen Spieler. Er möchte weg. Er wird wahrscheinlich im Winter gehen. Es gibt keine Möglichkeit mehr aus meiner Sicht, ihm noch irgendeine Position oder eine Perspektive hier bei uns zu bieten. Denn das ist nicht vermittelbar. Teile der Mannschaft, die sich da den Arsch aufreißen und da kommt jemand rein, wird so empfangen, das zieht insgesamt mit runter und darauf möchte ich quasi hinaus. Nämlich, dass das natürlich einen Einfluss auf die Mannschaft hat. Und wir müssen diesen Groll, den wir haben und diese Frustration und den Ärger über Julian Draxler und seine Worte und so weiter und so fort, das müssen wir zurückstellen. Jeder für sich, der da meint, pfeifen zu müssen, weil wir die Mannschaft damit insgesamt verunsichern. Es kann nicht sein, dass wir die eigenen ja, Prioritäten über dem stellen, was es nämlich geht, nämlich um den Verein, um die Existenz. Wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir schneller nach unten marschieren, als wir es uns ausmalen. Weil was ist das Nächste? Der Nächste ist mit dem Spieler nicht einverstanden, dann mit dem Spieler nicht einverstanden und dann wird gepfiffen, dann wird am besten schon gepfiffen, wenn die aus dem Spielertunnel kommen. Das kann einfach nicht sein und das kann auch nicht unser Anspruch in Wolfsburg sein, sondern gerade das Gegenteil ist wichtig. Nämlich, dass wir jetzt gucken, dass wir diese Mannschaft aus dem Tal rauskriegen und das kriegen wir nicht. Bei aller Frustration kann ich absolut nachvollziehen, wenn wir da Spieler auspfeifen und rauspicken. Ich gehe nicht davon aus, dass Julian nochmal auflaufen wird für den VfL. Dafür ist jetzt auch zu viel vorgekommen und so viel passiert. Und unser Augenmerk muss jetzt darauf liegen, dass wir vor allen Dingen die jungen Spieler dahin pushen, die das noch nicht erlebt haben in ihrer Karriere, die auch so eine Situation wie mit Julian Draxler noch nie erlebt haben, dass ein Spieler bei seiner Einwechslung von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Wenn wir das alles mal runterbrechen, was das mit einem jungen Spieler macht, wie zum Beispiel Paul Seguin, Möbius, Hansen, Majoral, wie sie alle heißen, die auch nichts mit dieser ja, geschichtlichen Entwicklung zu tun haben, nämlich dass es letzte Saison schon irgendwie alles scheiße war. Ja, die haben alle nichts damit zu tun gehabt, mehr oder weniger. Und die haben es jetzt nicht verdient, dass wir sozusagen da immer noch weiter drauf eindreschen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir so keinen Erfolg haben. Und dann kommen wir zu dem anderen Punkt, den ich nicht verstehe. Nämlich, wenn ich einen Spieler öffentlich anzähle, nochmal quasi in den Fokus rücke mit was ich Einstellungen zum Verein etc. und ich möchte nur Spieler haben, die sozusagen den Weg mitgehen und ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann. Wieso um drei Teufelsnamen setze ich dann diesen Spieler nochmal ein und werfe ihn entweder der Menge zum Fraß vor, die sowieso schon einen Rochus hat, lang genug stillgehalten hat, sagen wir es mal so, und immer noch auf Besserung gehofft hat, aber nach, was weiß ich was, 12 Spielen mit 0 Torvorlagen und 0 Toren, da ist dann irgendwann auch mal, ja, sozusagen der Drops gelutscht, was das angeht. Nein, den werfe ich in der entscheidenden Phase des Spiels rein und hoffe, dass da noch was reißt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da würde ich mir eine ganz klare Linie wünschen, dass wir tatsächlich, wenn wir das auch ankündigen und sagen und auch in die Öffentlichkeit tragen und alle verbreiten das und am Ende spielen dann doch wieder die, die man eigentlich angezählt hat, dann muss kann irgendwas nicht richtig sein. Da müssen wir dazu hinkommen, ja, scheißegal, da muss halt der Möbius spielen. Dann muss jemand reinkommen, die Davi, der ja auch angeblich fit ist, zumindest für den Joker-Einsatz, der das dann hinbekommt. Und dann muss ich halt die Leute auch konsequent draußen lassen oder meinetwegen auch auf die Tribüne schicken, wenn wir der Meinung sind. Weil so verlieren wir auch ein Spiel in der 90. Minute. Der Fokus liegt natürlich auf den Spielern, die reinkommen, wie Gustavo, wie Draxler, die sowieso schon in der Kritik stehen. Kurioserweise, kurzer Einschub, ja, über einen Ricardo Rodriguez, der auf der Innenverteidigerposition spielt, wird gar nicht nicht mehr so viel gemosert. Obwohl der natürlich auch als, was weiß ich, was ich schon gelesen habe, Söldner par excellence, ist eigentlich auch schon mit den Gedanken woanders und so weiter und so fort. Ja, der spielt aber einen soliden Part insgesamt und auf einmal steht er gar nicht mehr so sehr im Fokus. Das heißt, die anderen Spieler hätten eigentlich auch die Möglichkeit, aber es wird sozusagen nicht genutzt. Und auf der anderen Seite müssen wir uns immer hinterfragen, das kann sich so schnell drehen, dass wir vor einigen Wochen noch über den einen oder anderen geschimpft haben und dann sollten wir uns mal darüber Gedanken machen, was ist denn, wenn der hinterher wieder einigermaßen gut spielt? Wollen wir den dann immer noch vom Hof jagen? So, was ist dann im Laufe der Woche noch passiert? Ja, wir haben wieder eine Trainerdiskussion, logischerweise. Jetzt kommen dann wieder Schlagzeilen raus. Der VfL sondiert weiter den Trainermarkt, um dann zum Beispiel einen Labbadia, Sousa oder was weiß ich was, Wagner aus der zweiten englischen Liga noch irgendwie zu verpflichten. Das sind so Sachen, die kann der VfL im Moment auch nicht gebrauchen, insbesondere vor einem Spiel, was schwer genug wird am Samstag bei Bayern. Das sind alles Sachen, da weiß ich auch gar nicht, wo ich dann die positiven Gedanken hernehmen soll. Und ja, vielleicht hilft mir da jemand dabei, den ich eingeladen habe, und zwar mein erster Gast. Der Libero. Und mit dem kann ich heute die ganz große Runde drehen, nämlich mein Gast wohnt in Berlin, schreibt dort für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, beschäftigt sich aber auch sehr, sehr viel mit dem VfL Wolfsburg und hat auch noch eine Biografie geschrieben über Jerome Boateng vom FC Bayern, dem nächsten Gegner. Also ein passender Gast und deswegen sage ich Hallo, Michael Horeni. Grüße Sie, hallo, guten Tag. Alles überstrahlendes Thema war diese Woche natürlich Julian Draxler. Die Zeichen stehen auf Trennung vom VfL Wolfsburg. Wie finden Sie eigentlich, dass ein Spieler durch gemachte Äußerungen, Interviews im Sommer, ich will weg und so weiter, letztendlich doch seinen Willen kriegt und dass er weg kann, darf und soll? Ich denke, das ist eine Entwicklung, die ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas geschieht. Beim VfL Wolfsburg passiert das jetzt mit einer halbjährigen Verzögerung offensichtlich. Und es ist immer schwierig gewesen, Spieler, die unbedingt weg wollen und im Club zu halten. Wenn das für eine gewisse Zeit ist, vielleicht wie bei Lewandowski für ein Jahr, dann mag das funktionieren, aber bei so einem langfristigen Vertrag, den Draxler hat in Wolfsburg und wenn einer weg will, ich glaube, das ist eigentlich normalerweise nicht von Erfolg gekrönt, so einen Versuch zu machen, sich gegen einen Spieler durchzusetzen. Das kann man natürlich beklagen, aufgrund den Verträgen, die man abgeschlossen hat. Aber im Fußball ist es ja nun mal leider so, dass Verträge ja eigentlich nicht unbedingt da sind, dass sie gehalten werden, sondern dass man sich da frühzeitig daraus verabschiedet, manchmal aus Vereinsseite, manchmal von Spielerseite. Und überrascht bin ich davon jetzt ehrlich gesagt nicht. Hat der VfL die Situation unterschätzt, dass es sozusagen immer wieder aufs Tableau kommt, dieses Thema? Oder hat es sogar zu dieser Entwicklung, die der VfL genommen hat, maßgeblich beigetragen? Oder ist es nur ein Baustein von vielen? Also ich glaube, das ist ein Baustein von mehreren. Also ich habe mir schwer vorstellen können, dass Draxler jetzt da ein ganz großes Jahr würde spielen können in Wolfsburg. Es gab ja einige Vorzeichen mit dieser Mannschaft nach dem letzten Jahr, dass es nicht besonders gut laufen würde. Und Draxler war jetzt ein Baustein, der das wohl auch erkannt hat, auch für sich. Dass das jetzt nochmal so eskaliert wahrscheinlich wird er jetzt ja gar nicht mehr für Wolfsburg spielen, so wie es im Moment ausschaut, ist vielleicht jetzt vom Zeitpunkt her jetzt nochmal überraschend, dass das jetzt im Ende der Hinrunde geschieht. Aber beim VfL Wolfsburg sind sicher noch größere Schwierigkeiten aufgetreten in die letzten Monate. Und wie gesagt, Draxler sehe ich darin nur als einen Baustein. Jetzt fragen sich ja viele, was wären mögliche Auswege aus der Krise? Den Trainer hat man schon mal getauscht. Jetzt war diese Woche wieder zu lesen, man könnte sich ja auch psychologische Hilfe eventuell ins Boot holen. Da haben sich dann einige Spieler wieder ablehnend geäußert dazu. Was wären denn aus Ihrer Sicht geeignete Maßnahmen, die man jetzt nochmal ergreifen könnte? Ja, also wahrscheinlich hilft im Moment einfach wirklich nur mal das ein oder andere Spiel gewinnen. Da wird es vor der Winterpause wird es dafür nicht mehr so viele Möglichkeiten geben. Mit Psychologen, das ist natürlich etwas, was eigentlich, wenn man mit Psychologen zusammenarbeitet, dann meistens doch eher eine langfristige Sache ist, die die Spieler auch individuell wirklich wollen. Einen Trainer hat man jetzt nun schon entlassen. Ob man den zweiten jetzt auch noch entlassen wird, wage ich zumindest jetzt mal zu bezweifeln. Im Moment sehe ich einfach gar keine, so von außen also wird es schwer sein, dort Veränderungen herbeizuführen. Das Spiel in München kommt ja jetzt noch dazu, da ist der VfL Wolfsburg sicher auch nicht der ganz große Favorit für dieses Spiel. Und ich glaube, dass sie froh sind, wenn sie irgendwie mit halbwegs jetzt mit einigen Punkten, die sie noch holen werden, die Winterpause erreichen, um sich dann vielleicht nochmal versuchen zu sammeln. Aber das wird generell ein schwieriges Jahr für Wolfsburg. Ist ja ganz interessant, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da ging es auch so um die Auswirkungen oder die möglichen Auswirkungen der VW-Krise, die damals noch gar nicht so richtig absehbar waren und auch die Entwicklung des VfL Wolfsburg. Welchen Zusammenhang können Sie denn jetzt sehen, nachdem jetzt auch ein paar Monate ins Land gegangen sind, welchen Zusammenhang zwischen der VW-Krise und der Krise beim VfL möglicherweise? Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich nochmal geschaut, wann wir das letzte Mal gesprochen hatten. Damals habe ich mit Ihnen gesprochen für einen Artikel in der FAZ und das war im Februar diesen Jahres gewesen. Und da ging es eben darum, dass der VfL Wolfsburg in die Krise zu geraten drohte. Damals waren die Tabellen Achter. Und dass bei VW man auch noch nicht genau wusste, wo es hingeht. Aber dass diese Selbstgewissheit, die Nummer 1 zu sein der Automobilwelt, dass das angekratzt war, dass dieses Rollenverständnis angekratzt war, dass auch dieses Rollenverständnis des VfL Wolfsburg, damals noch Bayern-Jäger im Jahr davor, Pokalsieger, dass dies angekratzt war, das hat sich damals schon abgezeichnet, war schon erkennbar. Und wenn Sie mich fragen, inwieweit ich glaube, dass beide Dinge miteinander zusammenhängen, dann glaube ich, dass sie zentral miteinander verknüpft sind. Ich glaube, in dem Moment, wenn der große Geldgeber in eine existenzielle Krise und auch in eine, nicht weiß, wie sich die Dinge entwickeln, das hat Auswirkungen. Und ich glaube jetzt, also kurz gesagt, es ist schwer für den Verein ohnehin immer die Top-Spieler, die absoluten Top-Spieler zu holen. Das war dann doch immer nur eins drunter, die dann auch dann eben dann versucht haben, auch wie jetzt Sachsloser, den nächsten Schritt zu gehen, wie die Bräune, die den nächsten Schritt gegangen sind. Wenn man da nicht ein Werk dahinter hat, das wirklich alles daran setzen will und kann, den Verein mit viel Investitionen ganz nach oben zu ziehen, was im Moment nicht mehr gegeben ist, dann stellt sich aus meiner Sicht eben die Frage, wie soll der Fußballclub VfL Wolfsburg eigentlich in diesem Zusammenhang aufgestellt sein? Wenn dann ein Unternehmen daran denkt, 23.000 Arbeitsplätze zu streichen und dann einen Spieler wie Draxler hat und solche Probleme mit ihm hat, der, glaube ich, 36 Millionen mal gekostet hat und jetzt da eigentlich nicht bleiben will, dann ist das eigentlich nicht mehr zu vermitteln. Die Frage wird sein, ob man mit dem Konzept, mit diesen De Bruynes, mit den Schürles, mit den Kruses, mit den Draxlers, ob das noch das richtige Konzept für den VfL Wolfsburg sein kann. Aus meiner Sicht kann es das eigentlich nicht mehr sein. Und ich denke, der Verein wird sich überlegen, ob er zu welchem Ergebnis er kommt, wird man dann sehen. Ob man da eine andere Ausrichtung finden muss, ob man vielleicht dann doch viel stärker auf die eigenen Nachwuchs setzen muss, dass dort auch das Sparen auch beim VfL Wolfsburg erkennbar wird und sozusagen die Konzentration auch auf das, was man selbst herstellen und leisten kann. Es gibt ja einige gute junge Spieler. Ich glaube, das wird sozusagen die entscheidende Frage. Vermutlich sein, die wichtige Frage sein, die der Verein beziehungsweise der VfL Wolfsburg und das Unternehmen zu entscheiden haben. Diese Debatte hatte ja Klaus Allofs durch Äußerungen in der Öffentlichkeit im Fernsehen auch durchaus selbst mit angeheizt. Danach gab es dann jede Menge Kritik auch an seiner Person. Dann gab es anonyme Vorwürfe aus der Konzernspitze bei VW. Wiederum daraufhin stellte sich der Aufsichtsrat in der öffentlichen Erklärung am vergangenen Wochenende wieder hinter Allofs. Ich frage jetzt mal bewusst global für Sie, der mal da durchaus von außen drauf schauen kann. Welchen Eindruck macht denn der VfL momentan auf Sie? Also auf mich macht der VfL Wolfsburg im Moment den Eindruck eines verunsicherten Vereins. Und wenn Sie jetzt Allofs ansprechen, ihm ist es ja auch nicht gelungen, den Verkauf von De Bruyne, an dem ja viel hing, zu kompensieren. Also die Transferpolitik der letzten anderthalb Jahre war nicht erfolgreich, das ist ja offenkundig im Moment zu erkennen. Und jetzt wird sich überhaupt zeigen, ob man ihm das Vertrauen gibt, langfristig ist nochmal auf welchem Weg auch immer zu versuchen. Und auch das ist eine Unsicherheit, ob Klaus Allofs dort noch einige Jahre arbeiten wird, können, wie er sich das vorstellt, wie er sich das auch zutraut. oder ob in diesen ganzen Überlegungen eben auch die Rolle des Managers nochmal hinterfragt wird und vielleicht gewechselt wird. Also das sehe ich als alles als eine offene Frage an, die der Verein im nächsten halben Jahr, also es wird jetzt schon in der Winterpause was passieren, aber da wird es, glaube ich, schon noch die ein oder andere Umstellung geben in der nächsten Zeit. Für das Ziel, was Klaus Allofs ausgegeben hat bis zur Winterpause, fehlen noch etwa 8 Punkte. Die Aufgaben sind beim FC Bayern, dann kommt Frankfurt für ein Heimspiel und dann wird noch in Gladbach angetreten. Welche Chancen sehen Sie denn dann, dass der VfL noch die 8 Punkte holt und welche Ausgangslage kann man denn dann daraus ableiten? Naja, also 8 Punkte, respektabel. Also wenn das hinkommt, ist das nicht so schlecht. Also im Moment, schwer zu sagen. Aus meiner Perspektive, wenn die 6 Punkte holen, dann ist das schon in Ordnung. Es ist kein leichtes Programm. Und aber auch das wird schon schwer. Und ich glaube, die Stabilisierung wird aus meiner Perspektive jetzt nicht bis zur Winterpause eintreten. Die kann bestenfalls durch die Winterpause geschehen. Jetzt würde ich sagen, geht es für Wolfsburg vor allen Dingen um Schadenbegrenzung. Und das würde in München natürlich schon extrem schwierig werden. Also quasi ein bisschen in die Winterpause retten, um dann vielleicht nochmal neu anzugreifen. Zum Schluss möchte ich dann trotzdem nochmal die Gretchenfrage stellen. Steigt der VfL Wolfsburg am Ende dieser Saison doch ab? Ja, das glaube ich nicht, dass er absteigt. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass der VfL Wolfsburg seine Probleme das ganze Jahr über nicht richtig oder wenn zu spät wahrgenommen hat. Auch in der letzten Saison wurde das als eine Delle beschrieben oder als einen Rückschlag, den man irgendwie halbwegs einkalkuliert hatte, dass man noch nicht so stabil sei, dass das im Grunde eine Talfahrt ist, die sich von das ganze Jahr über angedeutet oder begonnen hat und sich immer weiter fortsetzt. Ich glaube, das wurde zunächst gar nicht und wenn jetzt sehr, sehr spät erkannt. Und da ist es schwer, sagen, während der Fahrt das umzustellen. Und es ist schon schwer genug, dies in der Winterpause zu versuchen zu verändern. Aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft absteigen wird. Dafür hat, glaube ich, Wolfsburg dann tatsächlich immer noch zu viel Substanz. Und die Chancen eben, dass dann 3 Mannschaften oder beziehungsweise 2 dahinter stehen, Ingolstadt, Darmstadt zum Beispiel, die sind natürlich groß. Dann hoffe ich mal, dass Sie recht behalten. Das war Michael Horeni von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Tschüss. Kurzpassspiel. Ja, der Duisburger Spieler Baris Özbek flog beim Spiel in Lotte vom Platz und hat dabei die halbe gegnerische Mannschaft verprügelt. Dabei schlug er zeitgleich 2 Spieler mit den Fäusten. Dafür ging es natürlich sehr, sehr vorzeitig zum Duschen. Nur Franck Ribéry hätte die Szene wahrscheinlich etwas anders bewertet. Seiner Meinung nach hätte wohl gelb gereicht. Wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Ist das klar? Die Schwalbe von Timo Werner gegen Schalke wird nicht ohne Folgen bleiben. Nach dem Vernehmen nach sind einige Angebote aus Hollywood reingeflattert. Unter anderem soll Timo Werner in mehreren Filmen mitspielen, unter anderem beim Remake für Einer flog übers Kuckucksnest, Über den Dächern von Nizza und Werner Beinhardt wie ein Popper. Gewiefter Schachzug vom Präsident des FC Barcelona, der hat offensichtlich Cristiano Ronaldo die Steuerfahndung auf den Hals gehetzt. Cristiano redete sich aber gleich locker raus und sagte, er habe nur das Geld für Lionel Messi verwaltet. Kombinationsspiel. Und da geht es natürlich um das Spiel beim FC Bayern München, was uns da erwartet. Viele fürchten schon eine Klatsche, Lewandowski reloaded sozusagen. Und ob das so kommen wird, möchte ich gerne besprechen mit meinem Gast Mario Kottkamp von der TV-Produktionsfirma Yau Media in München und Experte für den FC Bayern. Hallo Mario. Hallo. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Wie würdest du denn die Form der Bayern derzeit einschätzen? Momentan ein bisschen schwer zu sagen. Also das schwankt doch die Saison etwas mehr als in den letzten 3-4 Jahren. Da war man ja eigentlich etwas mehr Konstanz gewohnt. Unter Pep, jetzt unter Carlo Ancelotti, hat die Mannschaft irgendwie noch nicht so richtig in die Spur gefunden. Mal gibt es gute Ansätze, dann gibt es aber auch wieder relativ viele Defizite, vor allem im Defensivbereich. Das Umschaltspiel ist meines Erachtens nach ein großes Problem, was wir dieses Jahr haben, wobei man eigentlich ja dachte, mit Hummels und Boateng die Weltmeisterinnenverteidigung sich geholt zu haben, aber das klappt irgendwie noch nicht so ganz. Ich glaube auch, dass es ein bisschen am System liegt. dass die Mannschaft mit der Art und Weise, wie Ancelotti spielen möchte, noch nicht so richtig einverstanden oder sagen wir mal d'accord ist. Thomas Müller ist ja auch ein Beispiel, wenn man nach vorne schaut, da läuft eigentlich nicht so wie gewohnt. Das liegt aber auch daran, dass er offensichtlich nicht so richtig weiß, wo er spielen soll. Jetzt im letzten Spiel gegen Mainz hat man das mal wieder gesehen, dass es eigentlich geht. Da haben sie aber eigentlich auch das Pep-System gespielt. Heißt nicht mit einem Sechser, sondern quasi mit zwei Sechsern, dafür aber vorne dann mit drei offensiven Leuten plus Lewandowski. Ist ja auch durchaus überall angesprochen worden. Merkwürdig unkonstant und undominant die Bayern zurzeit. Ist das ja sozusagen ein Qualitätsverlust, den man hingenommen hat? Ist das ja eine gewisse Sättigung aufgrund der vielen Erfolge? Oder haben die anderen auch schlichtweg aufgeholt? Ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Zwei, die für mich ganz vorne stehen. Das eine ist, dass ich glaube, dass es für Ancelotti sehr schwer war, nach Pep den Leuten irgendwie noch was beizubringen, was neu zu machen. Ich glaube auch, dass er nicht wirklich einen Plan vom Fußball hat. Er ist ein guter Mensch, egal wo man hinhört. Ich habe ihn oft getroffen in der Zeit jetzt hier. Sehr angenehmer Zeitgenosse, mit dem man gut reden kann, der sicherlich auch viel Ahnung vom Fußball hat, viel Erfahrung. Aber ich glaube nicht, dass er eine richtige Idee vom Fußballspielen hat, sondern dass er über die menschliche Komponente kommt. Und nach so einem Menschen wie Pep, der das ganze Spiel verwissenschaftlicht, ist das verdammt schwierig, sich wieder auf so einen Trainer einzustellen. Ich glaube, jeder andere Trainer hätte es auch schwer gehabt, es sei denn, es wäre jetzt auch wieder so ein Konzeptmensch gekommen wie Tuchel oder Klopp oder so, dann wäre da ein anderer Zug drin. Jetzt ist die lange Leine und damit kommen die Spieler meiner Meinung nach nicht so richtig klar bisher, finde ich. Weil man so die richtige Handschrift anstatt sie vermissen lässt bisher. Da ist nicht so richtig, wie soll man das sagen, da ist nicht Pep, kein Pep drin im Spiel. Die zweite Komponente ist ganz klar, nach 4 Jahren, wo man im Grunde jedes Spiel gewonnen hat und unentschieden schon eine Niederlage war, kommt natürlich irgendwann auch mal eine Phase, dass es eben nicht mehr so von Anfang an läuft. Ich glaube, das ist ganz menschlich, gerade in der Bundesliga. Wenn wir ganz ehrlich sind, welche Ziele haben die Bayern? Das 5. Mal jetzt Meister werden in Folge, ist das wirklich ein Ziel? Ich weiß es nicht. Das einzige Ziel ist die Champions League. Da haben sie bisher auch nicht so performt, wie sie hätten performen sollen. Aber ich glaube, dass sie da ihr komplettes Augenmerk drauf legen und dass man versucht, dieses Mal im April, Mai besser in Form zu sein, als es in den letzten Jahren der Fall war. Du hast über die lange Leine gesprochen, die Ancelotti offensichtlich lässt. Wenn du das mal so vergleichst, drehst ja auch relativ häufig mit den Spielern vom FC Bayern. Wenn du da so die Stimmung heranziehst, die ja früher geherrscht hat und die jetzt herrscht sozusagen, gibt's da irgendwelche Unterschiede? Nimmt man das ein bisschen lockerer alles? Ist das ein bisschen mehr laissez-faire oder wie muss man das einordnen? Ich finde nicht. Also die Spieler sind mittlerweile heutzutage so professionell, dass es völlig egal ist, unter welchem Trainer sie da arbeiten. Was man hört aus der Mannschaft war zum Schluss unter Pep, dass der ein oder andere damit nicht mehr zufrieden war, immer gesagt zu bekommen, was man tun und lassen muss. Und vor allem auch das Reglementierte. Aber auf der anderen Seite hat es sie zu einer Dominanz gebracht, zumindest in der Bundesliga, die so vorher noch nicht da war. Die Dominanz haben sie jetzt nicht mehr. Man hört jetzt momentan aber auch nicht, dass irgendeiner unzufrieden sei mit Ancelotti. Das ist nicht der Fall. Er redet mit allen, gerade Ribéry äußert sich immer sehr positiv. Ja, jüngst das beste Beispiel wurde gefragt nach seinen besten Trainern, die er hatte. Und da fallen die Namen Hitzfeld, Heinkes und Ancelotti. Von Pep ist keine Rede. Mit dem kam er auch nicht klar. Das war nicht seine Art, Fußball zu spielen. Jetzt kann er wieder rumlaufen, wo er will. Das ist sein Ding. Ob das jetzt mehr Erfolg bringt, das können wir wahrscheinlich erst im April oder Mai sagen. Länger nicht erlebt hatten wir ja beim FC Bayern, dass Spieler öffentlich angezählt worden sind. Karl Rummenigge hat das gemacht mit Jerome Boateng und gesagt, das berühmte Zitat, er soll mal wieder back to earth runterkommen am besten. Du hast ja neulich mit Boateng erst eine längere Dokumentation gedreht. Was hat er da für dich für einen Eindruck gemacht? Sprich, wirkt er tatsächlich auf dich schon abgehoben? So wie ich Jerome Boateng kennengelernt habe durch meine Doku, 40 Minuten, die ja bei RTL im Länderspiel vor dem ersten Länderspiel lief, nach der Europameisterschaft, kann ich sagen, ich glaube nicht, dass die Tendenz dazu besteht, dass der abhebt, weil er ein ganz bodenständiger Mensch ist. Auch seine ganze Familie, die ich kennenlernen durfte, sind eigentlich relativ demütige Menschen. Deswegen glaube ich das nicht. Ich glaube auch, dass die Bayern ein bisschen aufpassen müssen mit so einer Art Kritik, weil es eigentlich so ist, die Geister, die ich rief, die Bayern wollen ja eigentlich Vermarktung in den USA, in China und. Und sie wollen Leute, die auf dem roten Teppich zu sehen sind, um die Marke Bayern in die Welt hinauszutragen. Und dann macht das Jerome Boateng, vor allem in den USA, durch seinen Vermarktervertrag mit Jay-Z so gut wie kein anderer Bayern-Spieler. Und dann bekommt er von seinem Vorstandsvorsitzenden einen auf den Deckel, wenn er mal auf einer JQ-Veranstaltung rumtourt. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ihn davon abhält, gut Fußball zu spielen, weil Jerome ist eigentlich nicht so ein Typ, der sich darüber Gedanken machen würde. Ich glaube, dass er einfach momentan nicht richtig fit ist, körperlich, weil er andauernd irgendwelche Wehwehchen hat, fällt er jetzt gerade wieder aus und ist nach der Europameisterschaft nie so richtig in Tritt gekommen. Mit der anderen Sache, dass er mal ab und zu hier und da was macht, was nebenbei stattfindet, um seine Marke am Leben zu halten, aber auch irgendwie die des FC Bayern, sehe ich das überhaupt nicht. Und ich muss da ehrlicherweise dann eher sagen, Herr Rummenigge muss mal hier und da ein bisschen die Fakten walten lassen und sich das vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen, wenn er sowas sagt. Weil ich glaube nicht, dass das mit den Auftritten da zu tun hat und dass Jerome nicht mehr wehmütig genug ist. Jetzt hatten sich die Bayern ja vom Ergebnis her oder von den Ergebnissen her so eine kleine Mini-Krise genommen. Das hat RB Leipzig genutzt und ist vorbeigezogen. Wie ernst nimmt man denn die Konkurrenz, die da im Osten entstanden ist? Inzwischen sehr. Am Anfang nicht so, aber mittlerweile sehr. Hat man ja auch gesehen, dass Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung von einem Feindbild redete. Das hat er ja revidiert, glücklicherweise, weil Feind im Fußball, finde ich, das falsche Wort. Das hat er dann ja auch eingesehen. Die sind auf der Kette. Ich war relativ häufig in Leipzig zuletzt. Ich finde das, was sie da machen, hervorragend. Da sind gute Leute am Werk, die verstehen, worum es geht. Ja, also angefangen von Red Bull über Herrn Mateschitz und Herrn Minzlaff und Herrn Rangnick bis hin zu Herrn Hasenhüttl, den ich momentan einen der besten Trainer in Europa halte. Nicht nur, weil er in Leipzig jetzt gute Arbeit macht, letztes Jahr in Ingolstadt souverän die Klasse gehalten, wo Ingolstadt jetzt mit fast dem gleichen Kader steht, sehen wir gerade. Davor in Unterhaching, in Aalen, überall wo er war, hat er performt, mit teilweise echt schlechten Mannschaften, das Maximum rausgeholt, also der Trainer kann was. Nicht umsonst hat angebliche Arsenal die Fühler ausgestreckt. Glaube auch, dass er einer für die Bayern ist in Zukunft, weil er eben auch mal hier gespielt hat, aus Österreich kommt. Also Leipzig ist ein Player, der in den nächsten Jahren definitiv auf der Karte bleiben wird und der bei den Bayern auch ernst genommen wird, weil einfach auch Geld dahinter steckt, keine Frage. Aber vor allem auch, weil Know-how da ist. Beim VfL hat ja etwas mehr oder weniger der gegenteilige Weg stattgefunden, sozusagen vom Vizemeister zum Abstiegskandidaten. Nehmen die Bayern den VfL Wolfsburg noch ernst, beziehungsweise könnte es sogar sein, dass da ein Vorteil draus entsteht und Bayern den VfL am Samstag unterschätzt? Grundsätzlich nehmen die Bayern jeden Gegner ernst, aber Wolfsburg ist momentan kein ernstzunehmender Konkurrent für die Bayern, was die Bundesliga angeht. Ich habe ja schon gesagt, es liegt eigentlich ausschließlich das Augenmerk auf der Champions League, meiner Meinung nach. Aber auch in der Liga, nach dem letzten Auftritt in Mainz und jetzt mit der Tatsache, 3 Punkte hinter Leipzig zu sein, glaube ich nicht, dass man den VfL unterschätzt. Lewandowski will wahrscheinlich noch in der Torjägerliste was machen. Letztes Jahr hat er ja nicht so ganz schlecht gegen Wolfsburg performt im Heimspiel. Von daher glaube ich nicht, dass sie die unterschätzen, die Wolfsburger, ganz im Gegenteil. Eine Chance für Wolfsburg ist natürlich immer da, weil es das einfachste Spiel des Jahres ist. Was hat man denn zu verlieren hier in München, ganz ehrlich? Das klingt zwar noch einer blöden, banalen Floskel, aber es ist ja de facto so. In dem Spiel kannst du eigentlich nur gewinnen. Von da an würde ich da als Spieler des VfL doch ganz locker reingehen in das Spiel. Wenn du 5-0 verlierst, sagt keiner was. Wenn du da ein 1-1 holst oder sogar einen Sieg, feiern dich alle. Von da an ist das doch wirklich easy. Und wie geht's aus? Ich glaube, dass die Bayern klar gewinnen, aber nicht mit einem Torfestival, weil da sind sie nicht gut genug in Form dieses Jahr. Das sieht man ja. Wenige Spiele, wo sie wirklich hoch gewinnen. Von da an glaube ich, dass es 2-3-0, weil ich ehrlicherweise im VfL kein Tor zutraue. Also ich wüsste momentan nicht, wer da ein Tor machen soll. Gut, Herr Gomez vielleicht, aber der muss ja auch erstmal gefüttert werden und das sehe ich momentan nicht, weil meiner Meinung nach die Probleme des VfL hausgemacht sind in der eigenen Mannschaft und ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, sondern das sind ein paar Einzelspieler, die da unter einem Namen spielen. Aber so richtig funktionieren tut das da meiner Meinung nach aus der Entfernung betrachtet nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie in München irgendwas holen. Hat ja auch in der Bundesliga-Geschichte bisher noch nie geklappt mit einem Sieg in München. Das war Mario Kottkamp von der TV-Produktionsfirma Yau Media in München und Experte für den FC Bayern. Ich danke für das Gespräch. Danke auch. #20. Und da halte ich euch natürlich gern weiter auf dem Laufenden bei der VfL Wolfsburg-Fan-Doku, die gerade entsteht. Gegen Hertha gab es ja eine Postkarten- und Werbeaktion für das Crowdfunding, was angelaufen ist inzwischen. Haben auch schon ganz, ganz viele mitgemacht. Geld ist auch schon reingekommen. Natürlich immer gerne mehr. Schaut euch mal auf der Seite um, 99funken.de/ wie es so schon heißt, 20. Ganz easy kann man da mitmachen, wenn man das Projekt unterstützen möchte. Darauf sind wir auch angewiesen, dass alle Fans mit dabei sind. Ist schließlich ja auch ein Film von Fans für Fans. Unser VfL, unser Film, logischerweise, so auch ja auch das Motto. Da auf der Seite 99funken.de/20 kann man auch ganz, ganz tolle Prämien noch abräumen, die sozusagen als Dankeschön gedacht sind für jeden, der den Film unterstützt. Schaut einfach mal rein, da gibt's einiges. Wir werden auch in den Social Networks, wie es so schön heißt, immer mal wieder ein paar Sachen steigen lassen. Da sind Versteigerungen angesagt, Verlosungen und so weiter und so fort. Schaut gern mal rein. Wer da nicht so ganz so firm ist, der kann sich da auch ein kleines Video angucken. Sozusagen ein Tutorial, eine Anleitung, wie denn das Crowdfunding so funktioniert. Und wenn noch Fragen sind, gerne da reinschreiben. Da gibt es eine Pinnwand, da kann man seine Fragen gerne reinstellen. Da werden wir da entsprechend antworten. Und natürlich auch die Möglichkeit über Facebook und die verschiedenen sozialen Medien immer wieder Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. E-Mail ist auch möglich, natürlich 20derfilm@nordkurve-wolfsburg.de. Wenn ihr da Fragen habt, Anregungen etc., dann meldet euch gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Typ sitzt ganz niedergeschlagen vor einem Glas Bier in der Kneipe und da kommt ein Eintracht Braunschweig-Fan rein, schnappt sich das Glas einfach und trinkt es leer. Da fängt der Typ bitterlich an zu weinen und der Eintracht Braunschweig-Fan kriegt Mitleid und sagt, wein doch nicht, bezahl dir auch ein frisches Bier, ne? Darum geht's doch gar nicht. Mein Job wurde gekündigt, meine Frau hat mich verlassen und die Wohnung muss ich auch räumen. Und deshalb wollte ich mich umbringen, aber dann wollte ich mich ja hängen und das Seil riss, dann kaufte ich im Internet eine Pistole, aber der Schlagbolzen war gebrochen. Schließlich wollte ich mich mit meinem Auto gegen einen Baum fahren, aber der Motor sprang nicht an. Und jetzt habe ich von meinem letzten Geld Gift gekauft und ins Bier geschüttet und da kommst du blöder Depp daher und trinkst es aus. Ich würde gerne noch auf eine Veranstaltung hinweisen und zwar am Donnerstag, dem 15. Dezember, also next week, ab 18 Uhr gibt es wieder den Frauen-Fan-Talk. Da geht es um unsere Wölfinnen und da werden die Spielerinnen Anja Mittag, Sarah Gunnarsdottir und Isabel Kerschowski im Fansaal Rede und Antwort stehen. Logischerweise können die Fans über 90 Minuten Fragen zur aktuellen sportlichen Situation stellen und natürlich ja, gibt es Autogrammwünsche, die erfüllt werden, persönlichere Themen und so weiter und so fort. Natürlich kann man auch ein paar Fotos machen. Das ist alles dann am 15. Dezember beim Frauen-Fan-Talk. Und zum Schluss möchte ich gerne nochmal den Bogen schlagen zum Anfang unseres ja, Wölferadios von heute. Denn mich hat während der Aufnahme noch ein Schreiben erreicht von den Supporters Wolfsburg und zahlreichen Fangruppen. Der ein oder andere hat es vielleicht gestern Abend schon mitbekommen, weil es ja auch über die sozialen Netzwerke ging und dort auch geteilt und veröffentlicht wurde. Diejenigen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, denen möchte ich gerne dieses Schreiben sozusagen einmal vortragen. Weil ich finde, das geht uns als VfL Wolfsburg-Fans alle an. Und das Schreiben trägt die Überschrift »Nur zusammen sind wir stark, zeigt Flagge«. Das soll das Motto für den Rest der Saison sein und darüber hinaus. Spätestens in den letzten Tagen und Wochen haben wir gesehen, dass es mit unserem geliebten VfL Wolfsburg in die falsche Richtung geht. Nach den Saisons 05-06, 06-07 und 10-11 haben wir auch in dieser Saison wieder einen steinigen Weg vor uns. Schon wieder haben wir eine Saison, in der wir mit der Angst vorm Abstieg konfrontiert werden. Doch gerade in diesen drei vergangenen Spielzeiten hatte man nie das Gefühl, dass man es alleine und aus eigener Kraft schaffen müsste. Wir hatten eine Mannschaft, die uns gezeigt hat, dass sie es schaffen will. Eine Mannschaft, die zusammen mit uns Fans eine Einheit geworden ist. Aber nicht nur die Mannschaft hat gezeigt, dass wir es schaffen können. Auch wir Fans haben unseren Teil dazu gegeben und nie aufgehört, an den VfL Wolfsburg zu glauben. Wir als Einheit haben alles dafür gegeben, dass der VfL Wolfsburg nun seine 20 Jahre Bundesliga-Geschichte feiern kann. Wollen wir gerade in diesem besonderen Jahr unsere Mannschaft im Stich lassen? Man muss schon zugeben, dass wir diese Saison leider das Gefühl haben, dass es nicht alle verstanden haben, worum es geht. Nein, nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Fans haben es nicht alle verstanden. Es geht nicht nur darum, guten Fußball zu spielen oder zu schauen. Es geht hier um eine ganze Stadt, eine Region, die diesen Verein liebt und alles dafür geben würde. Dieser Verein, der damals am 12. September 1945 von VW-Mitarbeitern gegründet wurde, ein Verein, der den Arbeitern immer wieder die Kraft gegeben hat, alles zu überstehen, alles durchzustehen. der uns jetzt eine Ablenkung für die größte Krise bietet und uns die Hoffnung nicht aufgeben lässt, dass es unserem Wolfsburg bald wieder besser geht. Die wichtigste Frage, die wir uns jetzt zu stellen haben, ist: Schaffen wir es dieses Mal gemeinsam? Schaffen wir es wieder, eine Einheit mit der Mannschaft zu werden, beziehungsweise die Mannschaft mit uns Fans? Früher war es immer die Mannschaft, die uns gezeigt hat, dass wir es schaffen können und zusammenhalten. Sie hat nie aufgegeben. Und heute? Heute müssen wir die Initiative ergreifen. Wir Fans müssen den Karren aus dem Dreck ziehen. Wir sind an der Reihe, Flagge zu zeigen und über unseren Schatten zu springen. Wir Fans müssen der Mannschaft zeigen, dass sie nicht alleine ist und ihr wieder den Mut und das Selbstvertrauen geben. Nur dann können wir es schaffen, unseren geliebten VfL Wolfsburg dort zu behalten, wo er hingehört. Natürlich in die erste Liga. Wir Fans müssen jetzt den erfolgreichen Weg einleiten. Doch wie schaffen wir das? Wir müssen zusammenstehen und zusammenhalten. Sind wir nicht alle Wolfsburger? Lieben wir nicht alle unsere Stadt und unseren Verein? Es ist egal, ob Arbeiter im Werk, die Verkäufer in der Stadt, der Postbote auf dem Land oder die Friseurin an der Ecke. Selbst die, die nicht aus Wolfsburg kommen, sich an jedem Spieltag ein, zwei Stunden oder sogar mehrere Stunden ins Auto setzen und zu uns fahren. Wir alle sind Wolfsburger. Deswegen zeigt Flagge. Holt eure grün-weißen Fahnen aus dem Schrank und hisst sie. Hängt sie aus dem Fenster, legt sie sichtbar ins Auto oder hängt sie in Schaufenster oder Tür auf der Arbeit. Tragt eure Schals in der Schule und auf der Arbeit. Tragt Buttons, Pullis oder Shirts und zeigt, dass ihr Wolfsburger seid und alles für unseren Verein tun würdet. Die Zeit ist gekommen, in der wir handeln müssen, in der wir zeigen müssen, dass wir alle zusammenstehen. Zusammen zeigen wir der Mannschaft, dass wir an ihren Erfolg glauben und mit ihr zusammen alles tun werden. Zusammen gehen wir den steinigen Weg und zusammen sind wir stark. Unterzeichnet von den Supporters Wolfsburg und zahlreichen Fangruppen. Das war das Wölferadio. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Das Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL, nur der VfL.